Als er zu sich kommt, liegt er auf einer Trage. Edgar Ball blickt mit weit aufgerissenen Augen auf ihn herab. Wangen und Stirn des Anwalts sind mit Dreck beschmiert. Er sagt etwas, vielleicht »Halt durch, Kumpel«, und dann stößt die Trage an etwas an und der Schmerz explodiert. Der Schmerz verschlingt die Welt. Danny will schreien, kann jedoch nur stöhnen. Einen Moment lang sieht er den Himmel, dann ein Dach über sich und er denkt, vielleicht ist das ein Krankenwagen. Wie ist der so schnell hergekommen? Wie lange war ich denn bewusstlos? Jemand sagt, ein kleiner Piekser, dann fühlen Sie sich besser. Es piekt, dann wieder Dunkelheit. Als es heller wird, sieht er Lichter über sich vorübergleiten. Es ist wie in einer Filmszene. Ein Lautsprecher ruft nach Dr. Broder. »Dr. Broder, bitte sofort melden«, dröhnt er. Danny versucht zu sprechen. Er will sagen, das ist wie bei The Good Doctor aus dem Fernsehen. Nur so als Scherz. Natürlich weiß er, dass dem nicht so ist. Aber aus seinem Mund kommen nur ein paar erstickte Geräusche, weil sein Mund und seine Nase von einer Art Maske bedeckt sind. Eine Tür geht knallend auf, nun sind die Lichter heller und er sieht grün gefließte Wände. Das muss ein Operationssaal sein und er will sagen, dass er nicht weiß, ob er sich eine Operation leisten kann, weil er seinen Job verloren hat. Mehrere Hände heben ihn hoch und ach du lieber Gott, wie weh das tut. Er spürt einen Stich, gefolgt von Dunkelheit. Jetzt liegt er in einem Bett. Das muss im Krankenhaus sein, es ist hell, aber es sind nicht die grausamen »Jetzt schneiden wir dich auf« Lichter aus dem grün gefliesten Raum. Nein, das ist Tageslicht. An seinem Bett sitzt Margie, seine Ex, die hat sich in Schale geschmissen und er weiß, dass sie das für ihn getan hat, weil er wahrscheinlich sterben wird. Sein Bauch ist steif, steif wie ein Brett. Das sind wohl Bandagen. Er sieht einen Infusionsbeutel an einem Haken hängen und denkt, wenn die mich mit irgendwelchem Zeug vollpumpen, muss ich vielleicht doch nicht sterben. Margie fragt, wie fühlst du dich, Danno? Wie früher, als sie noch gut miteinander ausgekommen sind, eine Anspielung auf »Führ ihn ab, Danno« aus Hawaii 5.0, und er versucht zu antworten, aber das gelingt ihm nicht. Dunkelheit. Er schlägt die Augen auf und sieht Edgar Ball an seinem Bett sitzen. Der hat keinen Dreck mehr im Gesicht, also muss er es gewaschen haben. Wie viel Zeit wohl vergangen ist? Danny hat nicht die leiseste Ahnung. »Es war knapp, aber sie werden es schaffen«, sagt Ball, und Danny denkt, das sagen alle. Es könnte jedoch auch die Wahrheit sein. »Gut, dass Sie hinter der Wagentür in Deckung gegangen sind. Wenn sein Revolver ein größeres Kaliber gehabt hätte, wären die Kugeln zwar durchgegangen, aber es war nur ein 32er.« »Der Junge«, stößt Danny hervor. »Albert Wicker«, sagt Paul, »der Bruder von Yvonne Wicker.« »Das weiß ich«, versucht Danny zu sagen. »Hat 3 oder 4 Mal abgedrückt, dann hat er die Waffe fallen lassen und ist direkt an mir vorbeimarschiert. Ist zur Straße gegangen, hat sich auf den Bordstein gesetzt und auf die Polizei gewartet. Wenn es ein Film gewesen wäre, hätte ich mich auf ihn gestürzt, aber in Wahrheit habe ich mich gleich beim ersten Schuss neben meiner Maschine auf den Boden geworfen. Tut mir leid.« »Okay«, sagt Danny. »Sie... schon okay.« »Danke, dass Sie das sagen. Jetzt haben wir ein echtes Gerichtsverfahren in petto, Danny, sobald es Ihnen besser geht.« Danny versucht zu lächeln, er schließt die Augen. Dunkelheit. Ist es das nächste Mal Jesse? Oder ein Traum? Man gibt ihm eine Menge Drogen, weshalb er das nicht recht weiß. Aber er ist sich sicher, beinahe jedenfalls, dass er eine dunkelbraune Hand auf seiner weißen sieht.